Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unseres kleinen Showdowns zwischen Jürgen und Dominik, powered by der Achterrasse, mit viel, viel Liebe vorbereiteten Fragen. Haben hier ein kleines Quiz und es steht derzeit 9-6 Jürgen gegen Dominik. Ist noch alles drin. Wir haben noch eine Handvoll Fragen und es kommen noch ein paar sehr, sehr schöne. Wir hatten gerade schon gesprochen in der letzten Folge von Pierre Dupont und François Fournier, die das Duellieren irgendwie nicht zurecht lassen konnten. Gwendolyn fragt weiter. In den 19 Jahren nach Regelaufstellung standen sich die beiden wie oft gegenüber? Und ich wüsste gern da so die offizielle Zahl und die anderen Quellen. Sozusagen, also das eine ist es wohl einigermaßen belegbar und das andere sind sozusagen die sonstigen Quellen. Mit anderen Worten, es gibt eine Zahl, die wir erraten und eine deutlich höhere Zahl, die wir erraten werden. Und ich würde gerne für beide jeweils einen Punkt vergeben. Das heißt, ich hätte gerne zwei Gebote, sozusagen vereinfachen wir es mit einem groben, was denkt ihr, ist so ungefähr belegbar und wie viele sind angedeutet oder angemerkt, nenne ich es jetzt. Ja, Jürgen, dann mach mal, du bist nämlich dran. Ich habe die Regeln nicht verstanden, aber ich soll zwei Zahlen sagen. Korrekt. Dann sage ich 8 und 24. Sekunde, ich schreibe mir das kurz auf. Ich sag weniger. Du sagst weniger bei beidem oder bei welchem der beiden? Bei beidem. Bei beidem sagst du weniger. Und damit gibst du Jürgen saftige 2 Punkte, denn es sind 17 Male. Also die haben sich 17 Mal duelliert und andere Quellen sprechen bei bis zu 30 Duellen. Das kann nicht gesund sein. Nee, irgendwie. Ich glaube, sie haben es überlebt. Ein sehr, sehr guter Punkt. Apropos Anzahl und ungesunde Dinge. Thorsten fragt, wegen wie vieler Morde und Mordversuche wurde denn die liebe Arsengische angeklagt? Auch hier hätte ich gerne die zwei Zahlen. Also einmal hätte ich gerne die Morde und einmal die Versuche. Ja, angeklagt oder verurteilt? Hier steht angeklagt. Angeklagt. 15 und 30. Nein, nein, das ist deutlich weniger. Also 15 Morde und 30 Versuche, jawohl. Was sagt ich möchte mich aber nicht einfach billig auf weniger hinausreden. Ich sag 7 Morde und 14 Versuche. Achso, nee, warte mal, das sind ja dann die Morde nicht mit eingeschlossen. Nee, dann sind es vielleicht, na doch, egal, 7 und 14. Das ist sehr schön. Ihr bekommt beide jeweils einen Punkt mit jeweils einer Punktlandung. Es gab nämlich 15 Morde und 14 Versuche. Und so schreibt unser Fragesteller hier, zumindest sagt es Jürgen am Ende, ich habe da auch mal mitprotokolliert, demnach müssten es auch eigentlich mindestens über 18 sein. Johann der erste Mann, Mutter, Tochter Johanna, Tochter Adelheid, Vater, Sohn Heinrich, Bruder Johann Gottfried, zweiter Ehemann, Paul Thomas, Verlobter, Anna Lucia, Musiklehrerin, Johann, Untermieter, Magd, Amme. Ich hätte jetzt nicht sicher sagen können, dass die auch wirklich für die alle verurteilt wurde auch. Ja. Es gibt noch Gerechtigkeit. Und damit steht es dann 12-7. Nicht, solange ich nicht auf diesen Stein gespuckt habe. Ich hab schon. Jonas Mark Züge fragt, Led Zeppelin hat in ihrem Privatjet The Starship einen offenen Kamin. Warum? Na, was geht. In welcher Folge wird dieser Funfact zum Besten gegeben? Led Zeppelin, die haben das Kompressionsverfahren erfunden, oder? Vergiss es. Bitte aufschneiden. Das ist doch Quatsch, das war Led Zeppelin. Aber die haben sich durchgesetzt. Wo kamen die denn vor? Folge so, 34. Die Folge über die Flugpioniere und ich kann mich nicht erinnern, aber das wäre so Folge 6 ungefähr. Ihr liegt beide so daneben, dass die Mitte die Wahrheit bildet, ungefähr Folge 18. Eine Seepartie ist unlustig, circa bei Minute 29. Danke für diesen Hinweis. Es wäre so witzig, wenn einer von uns einfach ein fotografisches Gedächtnis hätte. Ja, und das überhaupt nichts bringt in einem Erzähl-Audio-Ding. Das stimmt, das wäre wirklich lustig. Ja. Aber wobei, der könnte sich ja dieses großartige Comic-Bild immer vergegenwärtigen, in dem die ganz viele Figuren von uns vorkommen. Ach so, die. Ja. Ja. Aber ob da Led Zeppelin und der offene Kamin im Flugzeug drauf sind? Nee, das nicht, glaube ich. Weiß ich auch nicht. Led Zeppelin und der offene Kamin wäre aber auch eine geile Drei-Fragezeichen-Folge. Das stimmt. Gernen26 fragt, was haben Maurice Flitcroft, Heinz Erhardt und Friedrich II. Gemeinsam? Sie kamen bei 8 vor. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das war der einfachste Punkt in dem ganzen Spiel. Nein, ich brauche präzise. Wie präziser? Ja, sie kamen irgendwo vor, aber was haben sie alle drei gemein? Die haben in dem Gegeneinander-Spielformat gewonnen. Tatsächlich. Und damit 13 Punkte in Summe für Jürgen, denn alle drei haben das Achtelfinale gewonnen. Völlig richtig. Ja, auf den Namen wäre ich jetzt nicht mehr gekommen. Das ist so bitter. Meine Rübe ist so ein... Ey, okay, es war heute auch echt... Es war ein langer Tag. Es war ein langes Leben bisher eigentlich, so gesehen. Erzähl uns von deinem Leben. Manche würden argumentieren zu lange. Es war ein langes Leben. Das macht meinem Kopf schwer zu schaffen. Ja. Apropos lang. Wie viele Personen, und ich habe mir wieder eine Schätzfrage, wurden im Titel namentlich erwähnt? Podcast-Video. Dass wie viele Personen so in Titeln namentlich erwähnt wurden? 50. Ganz so viel waren es nicht. Es gab mal ein paar, bei den ersten Folgen haben wir das sehr nachlässig gemacht, dann habe ich es mal eine Weile gemacht, dann hat Dominik angefangen das zu machen, hat aber auch erst keinen Namen genannt und dann habe ich auf Podcast SEO bestanden und seitdem machen wir es immer. Ich sag 37. Und damit geht der Punkt an Dominik, es sind nämlich 48 Stück. Echt? So viele? Ja, und zwar, und... Die lest du jetzt alle vor? Natürlich. Also, kurze Anmerkung, es gibt noch Fußnoten dazu. Nein. Boah, ey, das wäre jetzt aber so, das wäre so eine Frage mit, wer kann die meisten aufzählen? Bitte überbieten. Oh. Aber da sitzen wir morgen noch da. Da sitzen wir, glaube ich, lange noch dran. Also, mein Level an Erinnerungsvermögen ist, dass wenn du mir die Namen sagst, dass ich überlegen muss, was die gemacht haben. Ja, und von mir zu erwarten, dass ich die Namen noch weiß, ist wirklich... Ja. Dominik, wie viele Maurices hatten wir im Titel? Im Titel? Nein, das ist das Ende des Intros. Im Titel weiß ich nicht. Ich würde vermuten, tatsächlich... Zwei. Maurice Wilson und Maurice Flitcroft. Der andere G. Flitcroft. Der Maurice Garin, der war nicht im Titel. Das war die erste Tour de France. Mhm. Soll ich noch weiter philosophieren? Wir hatten bei Arsène Gesche, das ärgert mich ja heute noch, einen wahnsinnig geilen Titel, aber den Namen eigentlich nicht drin. Das ist ein nicht aufzulösendes Dilemma. Mhm. Wir hatten viele Folgen, aber auch ohne Namen. Ja. Ah, wir hatten aber auch, das habe ich nicht bedacht. Wir hatten Folgen mit mehreren Namen. Korrekt. Aber hallo, nämlich jetzt gerade. Unter anderem die aktuelle. Das genau. Sind allein schon drei. Okay, das habe ich nicht bedacht. Apropos. Also, jetzt hören auch Jugendliche zu. Apropos 48 genannte Personen. Wie viele davon sind nicht männlich? Schätzfrage. Prozent oder absolut? Absolut. 25. Nee, es sind weniger Frauen in der Geschichte. Ist tatsächlich ein sehr unterrepräsentiertes Thema. Deswegen gibt es da auch ganze Podcasts drüber. Grüße gehen raus an Her Story. Ich sag mal 16. Deutlich weniger. Es sind 8 weibliche. Ja, es sind echt wenig. Und eine nicht rekonstruierbare Person, also hier die Person Rosenstengel. Na, die war hier eben noch biologisch weiblich. Ja. Genau, aber sozusagen... Ich glaube, sie hat sich auch weiblich identifiziert. Genau. Die hat nur einen Vorteil drin gesehen, sich als Mann zu verkaufen. Genau, also sozusagen deswegen halt ein nicht, sozusagen verstehe. Als nicht männlich hier jetzt aufgezählt. Damit geht ein Punkt an Jürgen. Und es steht 14 zu 8. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen knapp. aber Bench ist wieder am Drücker. Achso, Entschuldigung, diese Wahnsinns-Statistik-Fragen gerade kamen von unserem User Heilige Stadt. Und darf ich, da wir jetzt ja im zweiten Teil sind und ich im ersten Teil schon eine unfassbare Bitte geäußert habe, darf ich jetzt noch eine realistische Bitte hinterher äußern? Mhm. Können wir wenigstens die Ergebnisse dieser Fragen irgendwo auf einem Blogbeitrag oder irgendwas sammeln, bitte? Ich schaffen wir doch, oder? Kann dir gerne Dinge zuschicken, na klar. Und zwar folgendes. Ich habe ja gerade von dieser Wahnsinnsarbeit gesprochen, die sich da Leute gemacht haben bezüglich der, ja, der Liste der Personen. Und das soll jetzt hier nicht ungewürdigt bleiben. Dementsprechend hier eine kurze Verlesung. Soll ich die Fußnoten zuerst vorlesen oder danach und ihr merkt euch die ganze Zeit? Oder wollt ihr die schon vorher hören? Philipp, es ist deine Show. Gut, also Fußnote 1 als Teil einer Straße, Fußnummer 2, mehrere Namen in einem Titel, Fußnote 3, nicht der vollständige Name, Fußnote 4, lebt noch, Fußnote 5, Pseudonym, Fußnote 6, Nachname abgeändert, Fußnote 7, richtiger Name unbekannt. Also wir fangen an mit Karl Peters, Fußnote 1, Maurice G. Flitcroft, Duschko Popov, Sir Adrian Deviard, Ronnie Bix, Karl Tenzler, Karl Stülpner, Maurice Wilson, Max Vallier, Arnim Dahl, Margaret Dixon, Franz Stiegler, Fußnote 2, Charlie Brown, Fußnote 2, Gisela Werler, Martin Gehr, Graf von Luckne, Fußnote 3, Josef Lister, Unity Mitford, Katharina Link, Hans Bertram, Ralf Beer, Nolan Bushnell, Sinovi, Fußnote 3, Horace Greasley, Dr. Drosten, Fußnote 2, Fußnote 3, Fußnote 4, Pyjama Man, Fußnote 2, Fußnote 3, Fußnote 4, Fußnote 5, ich hab schon Ludwig Leichter, was wir hier machen. Mandelbaum, Nasterov, Fußnote 2, Fußnote 3, Donald, Fußnote 2, Fußnote 3, Rankin, Fußnote 2, Fußnote 3, Jack Churchill, Rosa Mathilda Richter, Kurt Albert, William Ireland, Donald Crowhurst, Adele Spitzeder, William Wilson, Victor Lustig, Fußnote 6, Henry Hudson, Elmer McCurdy, Franz Schmidt, Edna Milton, Horace DeVere Cole, Terrare, Fußnote 2, Fußnote 7, Lotito, Fußnote 2, Fußnote 3, Domerie, Fußnote 2, Fußnote 3 und Kent, Fußnote 2, Fußnote 3. Was wir schon alles für geile Scheiße in diesem Podcast besprochen haben, das ist echt absurd. Ja. Wird mir gerade so klar. Wollte ich nur mal loswerden. Ja. Und das finde ich eben gerade so toll, was da jetzt die Leute alle zusammengeschrieben haben. So, allein in so kurzer Zeit, das ist völliger Wahnsinn. Wir haben noch ein paar und jetzt kommen wir zur, ich sag mal, zur kleinen Wohlfühlrunde. Und zwar Bench fragt, ich fühle mich die ganze Zeit schon mega roh. Ja, welche A-Figur hat Lord Dominic um 39 Tage auf dieser Welt verpasst? Sir Peter Ustinov. Und als kleinen Tipp, es ist eine sportelnde Person. Ach so, ich musste jetzt erstmal kurz überlegen. Ja, die gestorben, bevor er geboren ist. Ja, jetzt komme ich mit. Es ist so mein Kopf. Eine sportelnde Person. Max Schmeling. Nein, der ist nicht so alt geworden. Egal. Max Schmeling. Es ist nicht Max Schmeling. Das wusste ich. Dominik, du musst doch wissen, es geht doch um dich. Ja, genau. Und du hast dir, glaube ich, sogar selber vorgestellt, um den Druck zu erhöhen. Der kanadische Läufer. Der, wo wir deinen Papa angerufen haben? Nein, der kanadische Läufer. Das war ja der Skispringer oder Flieger. Stimmt, aber ist egal. Und er war auch nicht aus Kanada, sondern aus Norwegen. Aber ist egal. Ja, ich weiß aber tatsächlich gerade nicht auswendig, wie er heißt. Fox? Ja, Terry Fox. Völlig richtig. Okay. Und damit einen Punkt für Dominic. Einen Punkt? Ja. Das Rumgeeiere. Ja. Den Namen wusste ich sogar. Das Rumgeeiere. Ich habe Unsouveränität vorgetäuscht, damit du dich wohlfühlst. Und dann einen halben Namen abgeliefert und dafür einen ganzen Punkt verlangt. Ja, so ist es. Verstehe. Welche von Jürgen vorgetragene und von Dominic erratene A-Figur hat sich fast genau 100 Jahre vor Philipps Geburt von dieser Welt verabschiedet. Oh Leute, was sind das für Fragen? Frag dann lieber den Bench, der hat die nämlich gestellt. Vielen Dank dafür. Danke. Du Wahnsinniger. Bench, bitte, ich würde gerne erfahren, wie viele Stunden du auf Wikipedia zugebracht hast für dieses Quiz. Ja, Jürgen, ja, sag mal. Es sind so viele und mir fällt keiner ein. Du hast es doch erraten, Jürgen. Ja, ja. Nee, Entschuldigung, ich habe es vorgestellt. Ich habe es erraten. Ja. Ja, aber das grenzt ja die Menschen ganz schön ein. So viele habe ich ja nicht, so viele habe ich ja nicht vorgestellt. Ich habe keinen Plan. Ach so, ja, doch, ich habe viele ja vorgelesen, die gar nicht von mir kamen. Die habe ich natürlich alle wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Ich komme auf keinen, der irgendwie ins Raster passt. Dominik, hast du eine Idee? Es wäre Karl Marx gewesen. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen, aber ist schön. Das schön, Leben, dass er tot ist, oder was? Schön, dass er... Nein. Bench fragt weiter. Dem Leben einer A-Figur wurde fast genau 600 Jahre vor Jürgens Geburt ein Ende gesetzt. Die Bezahlung dafür erfolgte allerdings, als er ungefähr 17 Jahre alt war. Wer war's? Also für wen wurde da irgendwie mal Geld ausgegeben? Ja, das Einzige, was mir gerade Geld gegen Leben irgendwie einfällt, ist eine Rolle Käse, ein Laib Käse gegen einen Supersportler, einen Radrennprofi. Aber okay, du bist... Ich glaube, er meint wahrscheinlich den, der hier durch die USA getourt ist als lebende Leiche, als tote Leiche. Gab's da Käse dafür? Nein, haben wir was von Käse gesagt? Das hat doch der Jürgen jetzt reingebracht. Ja, deswegen frage ich ja. Nein, ich habe ja nur was in meinem Kopf so passiert. Ich habe einen kleinen Einblick in wie mein Kopf funktioniert gegeben. Aber ich finde, der Käse ist gar nicht so verkehrt. Echt? Ja. Dann war es der Herr Edamer. Nee. Na, es ist auch nicht Käse. Ist auch nicht Käse. Ja, es gab... Ja, boah. Aber die Bezahlung in Lebensmittel ist schon gar nicht so verkehrt. Ja, irgendwie im Mittelalter. Irgendein König? Nee. Das klingelt, ich gebe euch einen letzten Bezug. Wir haben einen Lokalbezug. Er hat einen Abdruck in der Region hinterlassen. Ach so, der Apple-Boy. Nicht Apple-Boy. Apple-Boy? Wow. Danke dafür. Wie heißt der hier, der weißt du, der Jürgen, der ich höre gerade die Stadt stöhnen. Der über die Mauer gehüpft ist mit seinem Pferd. Ach Mann, Leute, mein Kopf. Ich kann nicht mehr. Der ist doch irgendwie so. Oh, ist das peinlich. Ich nehme mal noch einen Schluck. Ich trinke hier übrigens gerade Bruckmüller Hell. Das hat ein sehr nicht ansprechendes Flaschendesign. Aber dafür geht's eigentlich. Das ist Steppband puristisch, mein Freund. Puristisch. Aber dafür geht's. Es ist nicht puristisch. Es ist nicht puristisch. Es ist, aber es geht. Kann man trinken. Es ist schön kalt. Dominik, hast du es zufällig auf der Zunge? Nee, keine Ahnung. Okay, es wäre der Eppelein von Geilingen gewesen. Eppelein, ja, sag ich doch. Ja, und dann... Habe ich doch gesagt. Ja, und gezahlt wird dann in Schokoladengulden. Echt? An den Teil kann ich mich auch noch... Gott, das ist echt so schlimm. Können wir bitte die Ausstrahlung verhindern? Nee. Kann das unsere Folge für den Giftschrank werden? Nee, bitte? Auf gar keinen Fall. Da haben wir schon eine drin. Echt, da ist schon eine drin? Irgendwann hat man mal irgendwie wirklich Akustikprobleme oder irgendwas. Ja, das haben wir doch... Nee, stimmt nicht. Welche hatten wir denn? Irgendwie einer mussten wir wirklich mal wegwerfen. Die ging gar nicht. Hat Dominik schlecht über seine Arbeitskollegen geredet? Nee, die lassen wir drin lassen. Lass mir mal das drin eigentlich. Außerdem rede ich nie schlecht über Arbeitskollegen. Das stimmt. Nur über ehemalige. Letzte Frage. Und dann ist schon vorbei. Denn Heilige Stadt hat noch eine wunderschöne Frage gestellt. Welcher Episodentitel ist jemand aus dem Triumvirat gewidmet? Oh. Na, der Dominik. Oh. Komm, Jürgen, take it away. Naja, die Karl Tänzler-Episode. Dominik's. Oh, ich krieg's nicht mehr. The greatest love story of all. Oder Dominik's schweres Karl-Tänzler-Trauma. Und damit geht das Finale mit 9 saftigen Punkten für den Dominik. Ja. Und 15 wohlverdienten Punkten für Jürgen zu Ende. Also, echt geil, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Richtig krass. Und ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr uns lang genug zuhört, dass ihr so begeistert von uns seid, dass ihr euch die Arbeit gemacht habt, wisst ihr, dass wir kläglich scheitern. Also seid nicht enttäuscht. Ihr werdet sicher nicht enttäuscht sein. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Oh, ist das cool. Schön, ist das schön. Wie viel hättest du denn gewusst, Philipp, so Pi mal Daumen? Ui, weniger als Jürgen. Bin ich mir sehr sicher. Der Philipp windet sich da so raus, indem er die Fragen einfach stellt. Gut, ne? Nein, aber du hättest bei vielen Sachen, hättest du garantiert, dass noch dein Kopf funktioniert da ganz anders. Aber bei Sachen, die ich mal recherchiert habe, so, dann bleibt der doch manchmal in Fetzen hängen irgendwie. Aber so zwischen diesen 100 Meilen oder sowas, oder wie viele Leute jetzt waren, das alles überhaupt nicht mehr gewusst. Gar keine Chance. Ja, manches klingt, es bleiben ja immer die komischsten Fetzen hängen, ne? Es ist ja nicht, ich weiß zum Beispiel noch, dass die Gesche einen Weinreisenden umgebracht hat. So. Oh Gott, stimmt. Ein völlig beknackter Fact, ja, aber sowas bleibt dann hängen. Ja. Ja, wenn du dich fragst, was ist überhaupt ein Weinreisender? Keine Ahnung, aber es war so. Eine Frage fand ich auch noch fantastisch. Um die hat sich jetzt weder ich mich noch jemand anders gekümmert, aber vielleicht kann das ja mal jemand rausfinden. Da müssten wir jetzt von dir nämlich das Ja wissen, Dominik. Und zwar folgendes. Yeah. Wie viel Geld schulden Marianne und Michael Dommes Vater? Inflationsbereinigt und mit Zinseszins. Naja, du kannst ja so einen, jetzt heute in den letzten 2 Jahren nicht mehr, aber so der Maßbierpreis, das ist ja eine Recheneinheit quasi, ne? Es wird jedes Jahr ja geguckt, was so eine Maßbier kostet. Ja, daran wird ja Inflation gemessen, das wissen die wenigsten. Ja, das wird eigentlich am Maßkrug berechnet. Also könnte man es ja eigentlich ganz gut abbeziehen. Bayern oder was? Ja, ja. Was kosten heute so die Maß bei euch am Dorf? Dominik. Im Bierzelt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Maßkrug Bier in der Hand gehalten habe. So, nachdem die Bergkirchweiche in Erlangen jetzt schon ein paar Jahre ausfällt, ist es schon eine Weile her. Ich will gerade auch, aber es ist ja bestimmt, also Erlangen ist ja sowieso teuer, aber ich hätte jetzt mal gesagt, so eine Maß. Also 59 kostete sie 2019. Ich wollte gerade sagen, bestimmt 8 Euro oder so. Und das ist unser Landpreis hier. So, ne? Bei uns ist ja das Leben noch bezahlbar. Also das heißt, ja, vielleicht. Also sollen wir 8,50 annehmen, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, so heute, ja, 8,50. Das sind ja dann 17 Mark. Also ja dann, 8 Euro sind 16 Mark, also 32 Ostmarkt, also 160 Ostmarkt auf dem Schwarzmarkt. Und rechne mal in Euro um. Ja. Das kannst du überhaupt nicht mehr bezahlen. Ja, fantastisch. Danke. Vielen lieben Dank für alle von der Achterrasse, die sich daran beteiligt haben. Ihr seid völlig der Wahnsinn. Ich hätte das gerne gehört jetzt mit Leuten, die da wirklich kompetent sind, ne? Also die das jetzt recherchiert haben, die hätten das sehr viel souveräner gemacht als wir. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, aber Jürgen, wenn du kompetente Leute hören willst, ist das nicht der richtige Podcast. Ja, das stimmt. Was für ein schönes Schlusswort. Wer hat das eigentlich ins Konzept gegossen, dass das so ist, dass das so sein muss? Inkompetenz, der Podcast. Das finde ich Inkontinenz. Gut. Na dann. Inkontinenz, der Podcast. Hören Sie uns bei Pieseln zu. Na dann. Grano Fink sagt gute Nacht. Gute Nacht, Josh. Ich hoffe, du musst gerade nicht nachts raus. Und gute Nacht und gut Wasserabschlag und alles andere noch. Tschüss.